Staub von tausend Straßen schmerzt das Angesicht. Feurig ohne Massen brennt das Sonnenlicht. Doch vom Schlaf auftönet klingt die Melodie. Alten Lieds versöhnen, das ist Infanterie. Heiser ist die Kehle und der Gaumen laut. Holz an dem Befehle heißt es vorwärts baut. Doch von Schlaf auf tönet, klingt die Melodie. Alten Lieds versöhnet, das ist Infanterie. Und der Stahlhelm hänget, drückt die Hüfte schwer. Auf der Schulter dränget, lastet das Gewehr. Doch vom Schlaf auftönet, klingt die Melodie. Alten Lieds versöhne, das ist Infanterie. Bilder ungeheuer füllen Herz und Kopf. Schweißt das doch wie Feuer, weht im Wind der Schopf. Doch vom Schlaf auftönet, klingt die Melodie. Alten Lieds versöhne, das ist Infanterie. Bilder ungeheuer füllen Herz und Kopf. Schweißt das doch wie Feuer, weht im Wind der Schopf. Doch vom Schlaf auftönet, klingt die Melodie. Alten Lieds versöhnen, das ist Infanterie.